Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um ein missverständliches Thema, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Es geht um etwas, was eigentlich begrifflich eher tendenziell bei Ihnen im Hinterkopf und auch im Vorderhirn etwas auslöst, die Verbindung zu Science-Fiction-Geschichten, aber nicht zu richtig solider, feiner Astronomie. Es geht um den Begriff der Warps. Ja, Warps, also mit S hinten dran, nicht Warp. Also nicht den Warp Drive, den wir natürlich alle kennen aus diversen Science-Fiction-Geschichten, wenn es darum geht, den Raum so zu krümmen, dass ein Raumschiff sich auch schon mal mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen kann. Was nach wie vor allerdings sehr geheimnisvoll ist, zumindest für mich als Physiker, wie man das tatsächlich machen soll. Nein, hier geht es um Warps. Was sind Warps? Das ist das Thema der heutigen Sendung und dabei handelt es sich um ein richtiges Brot- und Butter-Thema aus der Astronomie. Ja? Also gar nichts Geheimnisvolles, sondern richtig saubere, ordentliche galaktische Astronomie. Galaktische Astronomie. Denn Warps, meine Damen und Herren, Warps sind, das sehen Sie in diesem Bild. Ein Warp ist eine Scheibe, und zwar eine galaktische Scheibe. Eine gekrümmte galaktische Scheibe. Eine Scheibe, die, wenn sie jetzt zu sehen wäre, jetzt ist sie zu sehen, ja, man sieht sie vom Rand, man sieht also eine Galaxie hier vom Rand. Und diese Warps sind Scheiben, die gekrümmt sind. So, das ist das Thema. Jetzt werden Sie sagen, naja, was ist denn daran interessant? Ist das überhaupt interessant? Ist es interessant? Also, Warps sind in 50% aller Scheibengalaxien tatsächlich zu sehen, erstens. Warps sind offenbar, machen wir es mal so rum. Die Gründe für Warps sind vielfältig. Und zwar zeigen sie uns etwas darüber, dass Galaxien keine isolierten Gebilde sind, sondern mit der Umgebung, also mit dem Universum, in Wechselwirkung stehen. Das tun sie auf verschiedene Art und Weise und immer spielt die Schwerkraft die entscheidende Rolle. Also das, was man da gesehen hat, nämlich diese gekrümmte, dunkle Gasscheibe, diese Scheibe entsteht nur dann, wenn irgendwelche Kräfte auf diese Scheibe einwirken. Das ist erstmal ein ganz einfaches Statement. Und du solltest eigentlich auch noch keine Probleme machen. Soweit, so klar? Alles in Ordnung? Prima. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Wie entstehen überhaupt Galaxien? Ganz kurz, im Schnellverfahren. Galaxien entstehen, weil die Gravitation das Regime übernommen hat. Allerdings nicht die einzige Kraft ist, die da ist, sondern das ganze System rotiert. Scheibengalaxien entstehen deshalb, weil der Gesamtdrehimpuls des Systems so groß ist, dass die Rotation eben doch noch dominiert in den äußeren Bereichen. Summa summarum sich aber ein gebundenes System ergeben hat durch die Schwerkraft. Das heißt, wir haben es mit etwas zu tun, was nach innen zieht, die Schwerkraft. Dann gibt es die Trägheit der Materie. Durch die Rotation bildet sich eine Scheibe. Ganz einfach. So einfach geht das. Ja, aber wie weit reichen denn die Scheiben raus? Diese Scheiben bestehen aus Gas, also Wasserstoff vor allen Dingen, also aus neutralem Wasserstoff. Da sieht man auch die meisten Warps. Also sehen tut man sie dann natürlich nicht, denn der neutrale Wasserstoff strahlt vor allen Dingen im Radiobereich. Also neutraler Wasserstoff und Sterne und Staub. Daraus bestehen die Scheiben. In den Scheiben entstehen Sterne aus dem Gas. So ist also ein großer Materiekreislauf da am Werk. Und jetzt sieht man also dann, wenn man so eine Galaxie von der Seite sieht, sieht man, dass am Rande, also da, wo die Scheiben immer größer, also bei großen Entfernungen, sieht man, dass die Scheiben anfangen, sich zu krümmen. Wie kann das zustande kommen? Also Massen bewegen sich ja nur unter dem Einfluss von Kräften. Welche Kraft ist da am Werk? Schwerkraft. Ja, von welcher Materie denn noch? Wir kommen, die Stimme senkt sich, zu einem ganz, ganz schwierigen Thema, zur dunklen Materie. Um die leuchtenden Galaxien herum muss es einen sogenannten dunkle Materie-Halo geben. Das ist schon lange bekannt, denn die Entstehung von Galaxien lässt sich überhaupt nur verstehen, wenn es schon lange bevor diese leuchtende Materie sich unter ihrem eigenen Gewicht zusammengefunden hat, Fluktuationen, also Schwankungen in der Hintergrund, eine dunkle Materie gegeben hat. Und diese dunkle Materie, die ist eben zunächst einmal dunkel, erstens. Zweitens wechselwirkt sie nicht mit Strahlung. Sie schluckt also kein Licht, sie gibt auch keins ab, sie ist einfach nur schwer. Und sie ist die dominante Materiequelle im Universum. Es gibt deutlich mehr dunkle Materie als leuchtende Materie. Alles, was man im Universum sieht, also mit dem Teleskop oder mit den diversen Satelliten und Sonden, die wir da draußen haben, das ist leuchtende Materie, das ist baryonische Materie, so ein Zeug wie Sie und ich. Also Proton, Neutron, Elektron. Ja? Also alles das ist normale Materie, leuchtende. Auch dann, wenn sie nicht unbedingt sichtbar ist, ist sie trotzdem leuchtend, weil sie Strahlung abgibt. Die dunkle Materie ist was völlig anderes, sie ist nicht baryonisch, sie hat überhaupt keine Wechselwirkung mit Strahlung. Aber sie ist da, denn man kann die Schwerkraftwirkung von der dunklen Materie messen. Sie merken schon, wie schnell ich spreche. Es ist ein ziemlich kompaktes Thema. Das, was wir also sehen, ist nicht das, was alles da ist. Das, was wir sehen, ist nur ein Teil von der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit der Materie im Universum setzt sich also zusammen aus der Leuchtmaterie, die wir sehen, und der dunklen Materie, die wir nur erspüren können oder erkennen können mittels unserer diversen Instrumente, mit der wir das Universum beobachten, weil wir sehen können, wie die leuchtende Materie sich verhält. Sie verhält sich nämlich entsprechend der Materieverteilung, die da ist, der wirklichen Materieverteilung. Und jetzt kommen wir langsam, aber sicher an die Warps. Wenn man sich also jetzt zum Beispiel vorstellt, wir hätten einen Kreis, eine Kugel als dunkle Materie-Halo um diese leuchtende Materie herum, ja, und die Scheibe der leuchtenden Materie ist leicht angeschrägt, eine schräge Scheibe, die sich dreht, dann kann man sich vorstellen, dass die Wechselwirkung der Massen drumherum mit der Wechselwirkung der Masse in der Scheibe anfängt, die Scheibe sozusagen klingen zu lassen. So möchte ich es mal ausdrücken. Es werden nämlich Schwingungen angeregt. Störungen, die in die Scheibe hineinlaufen, und die Scheibe fängt an, praktisch wie eine Fahne im Wind zu flattern. Und diese Bewegungen, dass nämlich die Scheibe selbst am äußeren Rand instabil wird, also nicht flach bleibt, sondern anfängt zu schwingen, das ist die moderne Theorie der Warps. Wodurch können denn Schwankungen oder solche Störungen im Gravitationspotenzial, also im Schwerkraftfeld einer Galaxie, so entstehen? Naja, da hätten wir zunächst einmal die Möglichkeit, dass eine Galaxie, wie zum Beispiel unsere Milchstraße, von Begleitern umrundet wird, umkreist wird. Wir haben ja ein paar Begleiter, zum Beispiel die Magellanischen Wolken. Die sind allerdings so klein, also von der Masse her so klein, dass es kaum vorstellbar ist, dass sie den Warp unserer Milchstraße tatsächlich gebildet haben können, also dass sie ihn angeregt haben können. Aber was passieren kann, ist, dass es sozusagen zu Resonanzen kommt. Das heißt, die Bewegung der Magellanischen Wolken, der beiden Magellanischen Wolken um unsere Milchstraße herum, jetzt mache ich schon so, das ist eigentlich falsch, weil die Magellanischen Wolken laufen eigentlich eher so rum. Wenn hier die Scheibe der Milchstraße ist, dann laufen die eher so rum, statt so rum. Das heißt, die stören immer mal wieder das Gravitationspotenzial der Milchstraße, und diese Störungen, die vollziehen sich natürlich auch in der dunklen Materie. Das heißt, die dunkle Materie wird anfangen zu schwanken, und die Schwankungen der dunklen Materie würden sich dann wieder auf die leuchtende Materie zurücklaufen. Das ist ein Selbstverstärkungsprozess, der allerdings nie so stark ist, dass die Scheibe völlig zerreißt. Das ist momentan der Stand der Dinge, wie man sich vorstellen kann, wie ein Warp in einer Galaxie entsteht. Das also, jetzt habe ich natürlich eines noch unterschlagen, also sozusagen ein Beobachtungsfaktum, das können Sie nicht wissen, wenn Sie nicht in dem Geschäft tätig sind, das ist die Tatsache, dass zum Beispiel Galaxien, deren dunkler Materie-Halo klein ist, also winzig, ja, da sieht man relativ selten Warps. Warps sieht man vor allen Dingen bei Galaxien, die groß sind, mit einem großen dunklen Materie-Halo. Und man sieht auch relativ wenig Warps da, wo überhaupt keine Begleiter sind. Und es stellt sich heraus, dass die Warps erst ab einem Abstand von 75.000 Lichtjahren vom Zentrum einer Galaxie richtig anfangen zu schwanken. Und das deutet schon darauf hin, dass der äußere Bereich die fundamentale Wirkung ausübt, nicht der innere, sondern der äußere Bereich. Ja? Und natürlich, dass offenbar der dunkle Materie-Halo tatsächlich eine Rolle spielt. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, ja, Menschenskinder, wenn man überhaupt nichts weiß über die dunkle Materie, außer dass sie da ist, wie kommen die denn da drauf, die Astronomen, also in diesem Fall ja in meiner Person, dieser Astronomen zu sagen, eine Galaxie hätte mal einen kleineren dunklen Materie-Halo und eine andere Galaxie hätte einen größeren dunklen Materie-Halo? Ja, wir messen dunkle Materie dadurch, dass wir Rotationskurven messen. Die Rotationskurven geben an, mit welcher Geschwindigkeit sich das Gas in einer Scheibe um das Zentrum herum bewegt. Und nun gibt es zum Beispiel die gute alte Kepler-Geschichte. Johannes Kepler hatte ja festgestellt, wie sich die Planeten um die Sonne herum bewegen. Es gibt eine Keplersche Rotation. Und die Keplersche Rotation ist also ein abfallendes Geschwindigkeitsgesetz. Nach außen hin nimmt die Rotationsgeschwindigkeit ab. Die gilt genau dann, wenn im Zentrum eine dominante Masse sitzt. Ne? Klar. So, und dann kann man sich natürlich überlegen, bei einer Galaxie das gleiche Geschäft. Ab irgendeinem Abstand wird die Masse der Galaxie sicherlich dominant sein. Und wenn wir dann da draußen noch ein Gaswölkchen oder sowas fänden und könnten dann die Rotationsgeschwindigkeit dieses Gaswölkchens messen, dann sollten wir erwarten, dass gemäß der Keplerschen Rotation die Rotationsgeschwindigkeit da draußen langsam abnimmt. Das tut es aber nicht. Die Geschwindigkeit bleibt konstant. hoch. Wie kommt das? Das Gas da draußen wird beschleunigt. Durch was wird es beschleunigt? Na? Durch Materie. Und so kommt man aus den Rotationskurven von Galaxien auf die Größe des dunklen Materiehalos, den Galaxien haben können. So. Das heißt, wir haben es mit etwas zu tun bei den Warps. Das ist so ein bisschen so wie dieser Witz, den ich Ihnen auch schon mal erzählt habe, ich erzähle ihn aber nochmal, wo ein Besoffener unter einer Laterne nach seinem Schlüssel sucht. Und ein Polizist kommt dazu und fragt, ja, was suchen Sie? Ja, suchen wir einen Schlüssel hier. Die suchen eine halbe Stunde und irgendwann fragt der Polizist, sagen Sie mal, haben Sie den Schlüssel hier auch verloren? Sagt der Besoffene, nee, aber hier habe ich wenigstens Licht. Ja? In dieser Situation befinden wir uns, also nicht in der besoffenen Situation, Gottes Willen, sondern in der Situation, dass wir ja Licht brauchen. Und die Warps sind nun eines dieser Phänomene, die uns mitteilen, wie die Struktur und Wechselwirkung der Galaxien mit ihrem dunklen Materiehalo, den wir ja sonst nicht sehen können, ja, den wir ja nur an seiner dynamischen Wirkung auf die Materie, auf die leuchtende Materie erkennen können, wie die sich vollzieht. Bei den Warps handelt es sich letztlich, genau wie die Spiralarme in den Scheiben oder die Balkenstrukturen, die es da gibt, um Anregungen. Also rein technisch gesprochen würde man von sogenannten Eigenschwingungen sprechen. Es gibt ja zum Beispiel das Phänomen der sogenannten klattischen Klangfiguren. Jetzt wäre ich ganz technisch, aber nur, falls Sie sich daran erinnern. Wenn man nämlich auf einer Membran Bärlappsamen schön verteilt und dann mit einer Violinsaite zum Beispiel diese Membran anregt, dann entstehen auf dieser Membran Strukturen, stehende Wellen. Und zwar immer nur solche, die genau da drauf passen. Nicht halbe oder dreiviertel, sondern immer nur ganze Wellenstrukturen. Und bei den Warps handelt es sich wahrscheinlich um solche Wellenstrukturen, die einfach in das Gravitationspotenzial einer Galaxie komplett reinpassen. Das Gravitationspotenzial hat eine bestimmte Ausdehnung. Warum? Naja, weil es den dunkle Materiehalo ergibt. Die ist ja auch nicht gleich verteilt, sondern offenbar genau da, wo die leuchtende Materie sich zusammengefunden hat. Was kein Wunder ist, weil sich nur da die leuchtende Materie zusammen hat finden können, wo die dunkle Materie bereits ihr Gravitationspotenzial gebildet hat. Ja? Ist klar? Also das ist nicht ganz einfach, ich weiß. Aber es ist ein bisschen so wie bei einer alten Straße. Der Regen fällt einfach sofort in die alten Mulden rein, es bilden sich schlagartig Pfützen. So hat sich die leuchtende Materie in die dunkle Materie Halos hineingebaut. Das heißt, wir haben eine Ausdehnung unserer Membran, würde dann der Ausdehnung des Gravitationspotenzials entsprechen. Und da passen eben nur ganz bestimmte Schwingungsstrukturen herein. Und bis jetzt dachte man, bis jetzt dachten Sie, wenn Sie sich vorher noch nicht mit Warps beschäftigt haben, die einzigen Schwingungsstrukturen, die wir kennen, sind die Spiralarme in den Scheiben und die Balkenstrukturen. Aber es gibt eben noch die dritte Dimension und in dieser dritten Dimension fangen die Scheiben auch an, senkrecht zu schwingen. Sodass die Ausdehnung des Gravitationspotenzials und die Form der Warps, die sind unmittelbar miteinander verbunden über eine Instabilität. Diese Instabilität erlaubt es, dass die Warps offenbar überall zu beobachten sind. Denn die Tatsache, dass 50% aller Scheibengalaxien solche Warps besitzen, bedeutet, die sind entweder sehr, sehr, sehr lange am Leben oder aber sie werden durch einen Mechanismus ständig aufrechterhalten. So. Also Sie sehen schon, die Warps, das ist jetzt nicht so was Geheimnisvolles wie der Warp Drive von Star Trek, sondern da gibt es ordentlich viele Gründe dafür, warum die da sind. Gründe, die noch nicht immer ganz klar miteinander zusammenhängen, aber wir haben einen guten Ansatz gefunden, zu zeigen, dass die Galaxien eben Systeme sind, die in Wechselwirkung mit dem Universum stehen. Also zum Thema Gründe lässt sich vielleicht noch sagen, die Gründe, ja, die an den Haaren herbeigezerrt werden, sind die ersten, die eine Glatze bekommen.